Ahmed Kaya war ein kurdisch-türkischer Musiker, Sänger und Komponist, der für seine sozialkritischen und emotionalen Lieder bekannt ist. Er wurde am 28. Oktober 1957 in Malatya in der Türkei geboren und starb am 16. November 2000 in Paris. Seine Lieder behandelten oft Themen wie Gerechtigkeit, Liebe und die Sehnsucht nach Freiheit. Bekannte Lieder waren von Ahmed Kaya Kum Gibi, Şafak Türküsü, Ağladıkça, Yorgun Demokrat, Acılara Tutunma. Sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim biraz daha dur. Kum Gibi wurde auf Ahmed Kayas Album Şafak Türküsü veröffentlicht, das 1986 erschien. Es ist ein Lied, das von der Flüchtigkeit des Lebens handelt. Der Titel Kum Gibi bedeutet auf Deutsch wie Sand. Ahmed Kaya ist nicht nur ein Musiker, sondern auch eine Stimme für unterdrückte Menschen. Ahmed Kaya veröffentlichte über 20 Alben. Hani benim gençliğim, wo ist meine Jugend? Ein Lied, das den Verlust der Unschuld und der Freiheit thematisiert. Ahmed Kaya verstand es, die tiefen menschlichen Emotionen zu erkunden. Viele seiner Lieder handeln von unerfüllter Liebe, Trennung und der Sehnsucht nach geliebten Menschen. So you